Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Korinther 1, Tag 18. Hallo, hallo, wieder einmal. Schauen wir uns Vers 20 an. Wo ist also der weise Philosoph, der versteht? Wo ist der erfahrene Gelehrte, der begreift? Und wo ist der geschickte Debattierer unserer Zeit, der eine Debatte mit Gott gewinnen könnte? Das sind sehr starke Worte. Ich will dir etwas über die Person erzählen, die das geschrieben hat. Der Apostel Paulus hat diesen Brief geschrieben. Der Apostel Paulus war hochintelligent. Er war nicht nur hochintelligent, er war auch sehr gebildet. Paulus war so gut gebildet, er wurde von einem der besten Theologen seiner Zeit unterrichtet. Paulus war also ein sehr kluger und sehr gebildeter Mann. Wenn jemand so etwas schreibt, der nicht sehr gebildet ist, könnte man sagen, ah ja, er sagt das als Ausrede, weil er ungebildet ist. Das kann man aber nicht über Paulus sagen, denn Paulus war studiert, er war gebildet, er war geschult, er verstand das Gesetz. Erinnerst du dich, als wir im Philipperbrief Kapitel 3 darüber sprachen, sagte er sogar, dass er nach dem Gesetz vollkommen sei. Ein sehr intelligenter und sehr gebildeter Mann sagt also, dass Gott die klugen Menschen nicht gebraucht. Es muss für Paulus sehr schwer gewesen sein, zu dieser Erkenntnis zu kommen. Ich glaube, es ist einfacher für ungebildete Menschen, die von Gott gebraucht werden, zu vertrauen. Denn sie können nicht auf sich selbst vertrauen. Sie können nicht auf ihre eigene Bildung vertrauen. In meinem Dienst habe ich die Erfahrung gemacht, dass es für Ärzte und Krankenschwestern sehr schwer ist, an Wunder zu glauben. Aber für einfache Menschen ist es viel einfacher. Es muss für Paulus sehr schwer gewesen sein, dies zu schreiben. Aber er hatte eine so starke Erfahrung mit Jesus, dass er erkannte, dass all seine Klugheit nichts wert ist. Paulus sagt also, wo sind diese Philosophen? Schau, was er sagt. Wo ist der geschickte Debattierer unserer Zeit, der eine Debatte mit Gott gewinnen könnte? Damals gab es eine Menge Leute, die sich auf ihre Debattierfähigkeiten verließen. Sie wurden sogar speziell dafür ausgebildet, Debatten zu gewinnen. Paulus aber sagt, wie wollt ihr eine Debatte mit Gott gewinnen? In meinen späten Teenagerjahren liebte ich es, auf die Straße zu gehen und das Evangelium zu predigen. Jede Woche ging ich auf die Straße, um das Evangelium zu predigen. Und so diskutierte ich mit vielen Leuten. Tatsächlich diskutierte ich mit vielen Menschen über viele Dinge. Wir öffneten das Gemeindegebäude und hielten dort regelmäßig Versammlungen ab, zu denen wir die Leute zu Kaffee, Tee mit Keksen und Kuchen einluden. Wir stellten Stühle auf und saßen mit den Leuten zusammen, tranken Kaffee und Tee und diskutierten über das Evangelium. Ich glaube, ich war vielleicht 18 oder 19 Jahre alt. Ich liebte das. Ich hatte so viel studiert, dass ich fast jede Diskussion mit jedem gewinnen konnte. Ich erinnere mich, dass wir einmal einen sehr klugen Studenten hatten, der nicht an Gott glaubte. Er war Atheist. Am Ende der mehrstündigen Debatte gewann ich die Debatte. Weißt du, was Gott zu mir sagte? Er sagte, Reinhard, du hast die Debatte gewonnen, aber den Mann hast du verloren. Das hat mich mitten ins Herz getroffen und mir wurde klar, dass eine kluge Debatte nicht das ist, was das Evangelium braucht. Eine Debatte mit Gott kann man nicht gewinnen. Und Gott hat entschieden, dass das Evangelium einfach und doch mächtig ist. Ich habe also meine Lektion gelernt. Ich studiere immer noch gerne, aber ich will keine Debatten mehr gewinnen. Schon gar nicht mit Gott. Als ich das begriffen habe, entstand in mir die Einstellung, dass Gott, wenn er spricht, nicht spricht, um zu debattieren. Wenn Gott spricht, spricht er, damit wir gehorchen können. In dem Moment, in dem Gott spricht, sage ich also: Ja, Herr, ich bin hier und bereit zu gehorchen. Und das ist die Haltung, die wir alle haben sollten. Denn das ist eine Haltung der Demut und die Demütigen werden in das Reich Gottes eingehen. Nächstes Mal, morgen früh, werden wir damit fertig. Bis dann, Leute.